Bauch, der ist schon kugelrund. Auf unseren Staat, da scheißt er drauf. In der Masse reißt er sein Maul auf. Alleine ist der feig und klein. Ist halt ein Anarcho-Schwein. Der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer. Und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer. Und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ein! Alkohol findet der am meisten toll. Morgen schon besoffen sein, dieses Land ist ohne Wein. Er bekämpft, was er bekämpfen muss, bis denn eine Linie muss. Was er ist, was rollt er jede Nacht. Wer hat ihn das wohl beigebracht? Der Peter ist dann auch schon. Und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann auch schon. Und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Oi! Geld verdient er jeden Tag, im Endeffekt ständig auf dem Markt. Zu entwischt ist der andere Schäfer, der die Forschung redet. Der weiß so viel über unser Land und trotzdem denkt er auf die Hand. Die Rechte sind nur rein und Glück zu haben, als sie wird nur ein Stück. Der Peter ist dann als Show und anders sieht es schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann als Show und anders sieht es schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann als Show und anders sieht es schwer. Und so ein wie der Peter. Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist der Nacho, und anders hier ist mehr. Und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr.